Geheimagent Marlow von Dieter Kühn. Erster Teil: Tarnname Leander. Regie: Thomas Leutzbach. Ich habe Bradley nicht erstochen. Ach. Ja. Ich hatte Krach mit ihm. Sowas kommt vor in einer Kneipe. Vor allem, wenn jemand glaubt, er könne sich aufspielen. Erstochen habe ich ihn aber nicht. Damit das völlig klar ist, ich bin es nicht gewesen, der Bradley erstochen hat. Hören Sie, Marlow. Mit solchen Wiederholungen werden Sie nicht glaubwürdiger. Wir wissen schließlich, wovon wir reden. Sie reden davon, ich hätte Bradley umgebracht. Davon kann die Rede aber nicht sein. Die Fakten sprechen eine andere Sprache. In Ihrer Anwesenheit ist der Gastwirtssohn William Bradley durch 2 Messerstiche bzw. Dolchstöße ermordet. Ja, in meiner Anwesenheit, stimmt ausnahmsweise. Aber ich war es nicht, der Bradley den Todesstoß versetzt hat. Aber den ebenfalls tödlichen Dolchstoß zuvor. Wenn 2 Personen beteiligt oder zumindest anwesend sind, ja, heißt das noch lange nicht, beide sind schuldig. Sie sollten sich viel mehr Gedanken darüber machen, Sheriff, im Gegenteil die... Ich muss auf vollständige Anrede bestehen. Sheriff von Surrey, Punkt 1. Punkt 2. Wir haben uns durchaus Gedanken gemacht und haben es deshalb gar nicht gern, wenn wir in unseren Gedankengängen unterbrochen werden. Sir, ich weiß nicht, wie Sie auf den Gedanken kommen. Ich meine, wo Sie schon von Gedanken reden, von Ihren sogenannten Gedanken, Sheriff von Surrey. Gedanken, bei denen man wirklich nicht weiß, wie man ausgerechnet bei solchen Gedanken auf den Gedanken kommen kann, sie als Gedanken zu bezeichnen. Solche rhetorischen Wolken können Sie Ihren Bühnenfiguren vorbehalten. Hier geht es um Fakten. Ja. Und es ist nun mal Faktum, dass ich bloß am Rande mit diesem Vorfall zu tun hatte. Nur ganz am Rande. Erstaunlich, dass ausgerechnet Sie sich als Randerscheinung bezeichnen. Spielen sich doch sonst so gern auf. Wollen partout immer den Mittelpunkt bilden. Sie waren denn auch keineswegs am Rande beteiligt, sondern zentral. Dafür gibt es Ohrenzeugen. Ohrenzeugen? Bei dem Krawall in der Kneipe? Ja, dort hat man sie wieder mal über ihr aggressives Gebrüll identifiziert. Wie Sie in der Szene überhaupt dafür bekannt sind, Mr. Marlow, dass Sie zu Gewalttätigkeiten neigen. Es liegen diverse Anzeigen vor, betreffs Ihrer Schlägereien. Verstehen Sie? Vor diesem Hintergrund dürfte es Ihnen schwerfallen, die Schuld auf einen anderen zu schieben. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir den Namen der 2. Person auch hier zu Protokoll nehmen. James L. Watson. Weiter sehe ich vermerkt, es handelt sich um eine Person, die überwiegend mit Gedichten hervorgetreten ist, schwerpunktmäßig mit Liebesgedichten. Das leidenschaftliche Jahrhundert der Liebe. Das Jahrhundert der leidenschaftlichen Liebe, würde ich eher sagen. So rum wird ein Schuh draus. Ist aber alles nicht auf seinem Mist gewachsen. James ist extrem anlehnungsbedürftig als Autor. Er bedient sich hemmungslos bei Petrarca. Dass sie sich nicht immer grün sind in der schreibenden Zunft, dieser Umstand ist für uns nicht weiter von Belang. Verstehen Sie? Wir können lediglich festhalten, ganz im Gegensatz zu Ihnen ist Watson noch nicht auffällig in Erscheinung getreten. Es dürfte Ihnen also kaum gelingen, einen derart zurückhaltenden Kollegen als Haupttäter hinzustellen. Zurückhaltender Kollege? Watson noch nicht auffällig in Erscheinung getreten? Da hat Ihr Kollege aber schlecht gearbeitet. Es ist schließlich aktenkundig, dass Watson und Bradley schon mal aneinander geraten waren, und zwar heftigst. Der Fall ist sogar vor Gericht gekommen. Die Unterlagen könnte man sich ja mal besorgen, vorausgesetzt man ist an objektiver Beurteilung interessiert. Bei diesem 2. Zusammenprall nun wurde zwischen James und William eine alte Rechnung beglichen. Da schaukelte sich etwas hoch. Die Abrechnung wurde zur Schlussrechnung. Es wurde definitiv ein Schlussstrich gezogen, und zwar mit Watsons Dolch. Das ist doch derart evident, hier gibt's nichts zu deuteln. Ergo, lassen Sie mich aus dieser Geschichte raus. Das geht nicht mehr. Watsons Aussage ist zu Protokoll genommen und von ihm auch abgezeichnet worden, verstehen Sie? Demnach lässt sich der Tathergang exakt rekonstruieren. Ergebnis? Im Gerangel ist der Todesstoß von Ihrer Hand erfolgt. Sie haben Bradley, wie es in Ihren Kreisen offenbar heißt, abgestochen. Mit einer anderen Version kommen Sie vor keinem Gericht unseres Landes durch. Marlow, ich muss sagen, es sieht verdammt finster aus für Sie. Ach, in der Tat. Wenn wir Sie dem Common Law Court überstellen, ist völlig sicher, worin das Strafmaß bestehen wird. Auf Sie wartet der Galgen. Verstehen Sie? Es wird Ihnen vor Gericht in keinster Weise gelingen, den Kopf aus der Hanfschlinge zu ziehen. Also wenn dieser James nochmal vor mir aufkrotzt, da fahre ich aber schweres Geschütz auf. Da feuer ich Breitseiten ab. Das Pulver können Sie sich in dem Fall sparen. Es gibt weitere Personen, die Sie belastet haben, und zwar erheblich. Das ist zu den Akten genommen. aber nicht ad acta gelegt. Ich entnehme den Unterlagen zum Beispiel noch, dass Sie sich vor dem Justice of Peace unter Eid verpflichten mussten, künftig auf Gewaltanwendung zu verzichten. Das spricht ja wohl Bände. Mit solch einer Vorgeschichte wären Ihre Aussichten vor einem Common Law Court denkbar schlecht. Stehen Sie? Ja, ja. Falls Sie nicht gehängt oder geköpft werden, sondern einen gnädig gestimmten Richter finden, so können Sie sich für den Rest Ihres Lebens darauf einstellen, in einem lichtlosen Kerker auf verpisstem, verschissenen, von Ratten überhuschtem Stroh zu verbringen, bei bekannt unzureichender Ernährung. Ihre einzigen Gesprächspartner wären dann Steinquader, vor denen Sie Ihre hochgerühmte Kunst des Monologs vollenden könnten. Keine erheiternden Aussichten, muss ich sagen. Mein Amt zwingt mich dazu, den einen und anderen Gefangenen in den Verliesen des Tower aufzusuchen, zwecks weiterer Befragung. Da Sie ja auch die volkstümliche Redeweise lieben, dort ist es aber zappenduster. Verstehen Sie? Zappenduster. Von solch einer Zukunft kann Sie nur ein Wunder retten. Wir haben es schließlich mit einem Kapitalverbrechen zu tun. Ich denke, es wäre an der Zeit, dass in Ihrem Kopf so langsam... Mir geht soeben durch den Kopf, dass Sie alles auf den Kopf stellen, damit alles nach Ihrem Kopf geht. Lassen Sie mich gefälligst ausreden, Marlow! Wenn Sie sich weiterhin so aufführen, werden Sie in ein paar Tagen in ein spezielles Loch gesteckt, damit Sie zur Besinnung kommen. Verstehen Sie? Ja, ja, so soll das also laufen. Und wer gibt Ihnen das Recht, mir mit einem besonders finsteren Loch zu drohen? Sie sind Sheriff. Pardon. Sheriff und Surrey. Aber Sie sind kein Richter. Ich würde nur einen ordentlichen Richtspruch akzeptieren. Das kann ich mit Fug und Recht verlangen. Soweit kenne ich England mittlerweile ja nun doch. Sie können durchaus Gelegenheit erhalten, England noch viel genauer kennenzulernen. Sozusagen von unten, von ganz unten her. Dort, wo man aus dem letzten Loch pfeift. Das ist meines Wissens nicht der Ton, in dem eine Vernehmung in einem Polizeiamt Ihrer Majestät der Königin Elisabeth erfolgen soll. Ah, eine patriotische Regung. Wie schön. Nehmen wir gern zur Kenntnis. Vielleicht gelangen wir auf dieser Basis doch so langsam mal zu einem sinnvollen Verlauf des Gesprächs und nicht immer diese Rösselsprünge. Wir spielen hier nicht Schach. Sie spielen mit Ihrem Leben. Ihr Kollege hat unter Eid, ich betone, unter Eid ausgesagt, dass Sie den entscheidenden Stoß mit dem Dolch ausgeführt haben. Ah ja, und das wurde ohne jegliche Anwendung von Druck und Gewalt aus James herausgekitzelt? Wie? Diese Art von Repliken behalten Sie sich besser für Ihre Stücke vor. Soweit Sie noch in der Lage sein werden, künftig fürs Theater zu schreiben. Das ist schon wieder eine Drohung. Auch noch verbunden mit dem Stichwort Folter, darum geht's doch wohl. Anders kann's ja auch nicht zum sogenannten Geständnis von Watson gekommen sein. Zuweilen wird gewisser Nachdruck notwendig, um der Wahrheit auf die Sprünge zu verhelfen. Bringen Sie uns nicht so weit, dass wir sowas auch in Ihrem Fall praktizieren müssen. Davor schützt Sie nur ein Geständnis. Andernfalls wird Ihnen im Freudenzimmer eine spezielle Behandlung zuteil. Dies zum Ersten. Und gleich zum Zweiten. Ihr werdet mich nicht zum Singen bringen. Zum Singen zwingen. Scheiß Reime. Sowas stellt sich manchmal ungewollt ein. Stört uns nicht weiter. Also, nicht wahr? Wir nehmen zu Protokoll, dass Sie sich des ganzen Ausmaßes Ihrer Tat bewusst sind. Mit einem formellen Abschluss dieser Art könnte ich die Vorvernehmung nämlich abschließen und Sie einem anderen Amt überstellen. Dort wäre die eine oder andere Voraussetzung gegeben, Ihnen so etwas wie eine Brücke zu bauen. Eine Hängebrücke aus Holz und Hanf. Immer zu launigen Bemerkungen aufgelegt, wie? Unterschreiben Sie schon diesen Revers und wir können die Akte schließen. Wir müssen sicherstellen, verstehen Sie, dass Sie sich Ihren nächsten Gesprächspartnern gegenüber nicht wieder herausreden. Es muss eine klare Verhandlungsgrundlage geschaffen sein. Gestehen Sie die Beteiligung im Mordfall Bradley? Und Sie haben vorerst den Kopf aus der Schlinge gezogen. Wie soll denn das gehen? Eine sogenannte Tat zugeben und zugleich den Kopf aus der Schlinge ziehen? Sie werden einem Amtsbereich überstellt, in dem andere Spielregeln gelten. Diesem Umstand sollten Sie dem sicheren Tod am Galgen oder auf dem Schafott den Vorzug geben. Sagen Sie mal, ich verstehe nicht verdammt nochmal, worauf Sie hinaus wollen. Leisten Sie Ihre Unterschrift. Und es könnte sich eine neue Perspektive eröffnen. Ich tappe im Nebel. Das sind wir in London gewöhnt. Marlow. Ich sage noch einmal, ich habe keine Lust, das zum x-ten Mal zu wiederholen. Wir haben schließlich noch was anderes zu tun. bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass Sie am Mordfall Bradley zumindest beteiligt waren, dass Sie sich in dieser Hinsicht schuldig bekennen und Sie kommen eventuell an einer Gerichtsverhandlung vorbei, an deren Ende nur die Verkündung Ihres Todesurteils stehen kann. Das wäre ja fast die Quadratur des Kreises. Na, wenn schon. Und sichern Sie sich nicht weiter. Leisten Sie Ihre Unterschrift. Mit vorliegender Abschrift des Vernehmungsprotokolls wurden wir in bewährter Zusammenarbeit mit dem Sheriff von Surrey über die prekäre Lage des Christopher Marlowe informiert. Nach umgehend erfolgter Rücksprache hat man uns den in echt britischer Amtshilfe hinlänglich weichgeklopften Häftling überstellt. Bereits einen Tag nach Zuführung fand ein erstes Gespräch mit ihm statt. Das Gespräch erfolgte in Anwesenheit von Sir William Walsingham, wobei sich Chef hinter einer spanischen Wand aufhielt. Die Gesprächsführung übernahm Ressortleiter Mount Felton, Monty. Das Protokoll führte meine Wenigkeit. Gezeichnet Richard Jeremy Wilkinson. Mr. Marlowe, bevor Sie wieder mal aufbrausen, seien Sie sich darüber im Klaren, dass wir Ihr Schuldgeständnis in Händen haben. Zumindest in Form eines Teilgeständnisses. Immerhin aber von Ihnen abgezeichnet. Nehmen Sie des Weiteren zur Kenntnis, dass sich dieses Teilgeständnis bei entsprechender Interpretation leicht zu einem umfassenden Geständnis ausbauen lässt. Diese Unterschrift ist mir vom Sheriff entluchst worden unter falschen Vorzeichen. Ich habe gedacht, ich könnte mich damit aus der Affäre ziehen. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich wollte nicht so raus da. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich vom Regen in die Traufe gerate. Sie haben mit Ihrem Teilgeständnis einen gewissen Schlusspunkt gesetzt, der zugleich Doppelpunkt ist, hinter dem sich neue Perspektiven eröffnen. In diesem Zusammenhang entsinnen wir uns der Dienste, die Sie vor wenigen Jahren der Krone geleistet haben, und bieten Ihnen die rettende Hand. Vorausgesetzt, Sie sind bereit, Gegenleistungen zu erbringen. Darf ich erstmal die Frage stellen, wo ich mich hier überhaupt befinde? Sehen Sie keinen Ansatz zu einer Antwort? Keine Erinnerung an frühere Aktivitäten? Sie sprechen in Rätseln, Mr. Nun, ich nehme an, im Verlauf unserer Gespräche wird Ihnen die eine oder andere Ihrer Aktivitäten schon noch einfallen. Und damit eine Erklärung für die gegenwärtige Konstellation. Sie machen es spannend. Das entspricht durchaus Ihrer Lage. Noch einmal. Sie müssen dem Zugriff des Gerichts entzogen werden. Sonst ist es um Sie geschehen. Dies setzt allerdings, wie schon angedeutet, eine gewisse Bereitschaft bei Ihnen voraus. Damit Sie sich innerlich darauf einstimmen, unterbreche ich unser Gespräch für 2 Tage. Als nächstes ordne ich in das Dossier Marlowe die Stellungnahme von Ressortleiter Mount Felton ein, verfasst mit der Intention, sich nach oben hin abzusichern für den weiteren Verlauf der Verhandlungen mit Marlowe. Gezeichnet Jeremy. Protokollführer und Administrator Jeremy übt seine Tätigkeit seit mehr als 8 Jahren aus. Seine Protokollführung ist akkurat, ja gilt als vorbildlich. Nur selten müssen Korrekturen erfolgen, am ehesten als Kürzungen. Gezeichnet Writer. Ich formuliere folgende Ausführungen unter dem Gesichtspunkt: Wie weit ist der Kandidat geeignet zur Lösung unserer Aufgabenstellung? Welche Faktoren lassen sich als nutzbar herausarbeiten für die Erlangung seiner Bereitschaft? Von welcher Interessenlage können wir ausgehen? Unsere Forderungen und Richtlinien erfüllen sich in diesem Fall durchaus. Dass der Kandidat geistig rege sein muss, dass er über Lebenserfahrung verfügt, dass er in der Lage ist, gegebene Instruktionen gewissenhaft umzusetzen, dass er selbstständig erkennen kann, welche Erscheinungen relevant sind, dass er seine Erkenntnisse sachlich richtig zur Darstellung bringen kann, dass er bereit ist zur strikten Einhaltung der Konspiration. Während des Studiums hat er dies durch seine Tätigkeit als Agent überzeugend unter Beweis gestellt. Marlowe war nach Reims entsandt worden, um relevante Interna über Sinnen und Trachten katholischer Studenten zu übermitteln, die unser Land verlassen hatten, um im neu gegründeten Jesuitenkolleg Theologie zu studieren, dabei eventuell Vorbereitungen treffend zur offiziellen Wiedereinführung der katholischen Religion und somit zum Sturz unserer Regierung. Seine Feststellungen und Beobachtungen übergab Marlowe vor Ort an Secretary, seinen damaligen Verbindungsmann. Diese Berichte liefen unter dem Decknamen Cornelius. Obwohl folgende Tatbestände im Hause durchaus präsent geblieben sind, möchte ich sie der Vollständigkeit halber kurz in Erinnerung bringen. Marlow hat sich ein besonderes Verdienst erworben mit der frühzeitigen Meldung, ein Trupp junger Katholiken, ausgebildet und instruiert im Jesuitenkolleg, solle, unterstützt von einem Dutzend kampferprobter spanischer Soldaten, mit einer Galeere zur Ostküste Irlands verfrachtet und bei Bray, wenige Meilen südlich von Dunleary, eingeschleust werden. Die Soldaten hatten den Auftrag, einen Brückenkopf zu bilden und zu halten, auch als mögliche Retraite. Die jungen Priester, allesamt zum Martyrium bereit, sollten ausschwärmen und irische Landesbewohner zum Kampf aufwiegeln gegen englische Siedler und Händler im Osten Irlands, speziell in Dublin und Umgebung. Gegenmaßnahmen unserer Seite konnten rechtzeitig eingeleitet werden, da auch diese Aktionen von König Philipp im Alcazar oder Escorial geprüft, genehmigt und sein Plazet per Kurier übermittelt werden musste. In der Zwischenzeit konnte ein Trupp in Dunleary ausgebotet werden und bei Bray einen Hinterhalt beziehen. Die Emigranten und Söldner gingen in die Falle und wurden zur Strecke gebracht. Die Rebhuhnjagd von Bray. Danach stellte sich Erleichterung ein, doch wurden wir uns dringlicher denn je der ständigen drohenden Gefahr seitens der katholischen Koalition bewusst, was wiederum Sinn und Notwendigkeit der Tätigkeit unseres Geheimdienstes bestätigte. Da seine damalige Aufkündigung der Mitarbeit Einfluss haben dürfte auf die Methode, die Marlow gegenüber zur Anwendung gelangen muss, auch hierzu eine kurz gefasste Darstellung. Nach rund anderthalb Jahren getarnter Beobachtung in Studentenkreisen kam es zu einem jähen Ende der kameradschaftlich-freundschaftlichen Verbindung mit Secretary. Einleitende Äußerung von Marlow: Ich weiß jetzt, wie das geht, so geht das aber nicht weiter. Er weigerte sich, künftig auch nur eine einzige Äußerung eines der Studenten in Reims weiterzuleiten und sah sie noch so unverfänglich. Er berief sich dabei, einigermaßen überraschend, bei seinem Fach jedoch plausibel, auf Tugenden: Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Als Secretary dieser Suada die weiterhin gültige Dienstverpflichtung entgegenhielt, kam es zu einem der notorischen Anfälle von Jähzorn und damit zu Tätlichkeiten, die von Secretary allerdings handfest beantwortet wurden. Damit wurde eine Art Freundschaft beendet, die sich im Verlauf der Zusammenarbeit entwickelt hatte. Gemeinsame Aufenthalte in Kneipen, gemeinsame Angelpartien, gemeinsamer Besuch von Theatern und, wie es heißt, gemeinsamer Besuch auch eines Bordells, das übrigens von einem Theaterprinzipal geleitet wurde. Es wird gemunkelt, Marlow und Secretary hätten sich gelegentlich eine Frau geteilt. Vor diesem Hintergrund, in seiner Enttäuschung, ja Verletzung, schwor Secretary Rache, die aber nicht vollzogen, sondern aus seiner Perspektive auf unbestimmt verschoben wurde. Marlow gilt schließlich als gefährlich, wird im Jähzorn unberechenbar. Seine Härte lässt sich zum Teil auch dadurch erklären, dass man sich in der Theaterwelt nördlich wie südlich der Themse in oft sehr direktem Sinne durchschlagen muss. Theaterwelt und Unterwelt sind auf vielfältige Weise liiert. In diesem Zusammenhang sei noch vermerkt, Marlow gilt als herausragender Bühnenautor. Damit ergeben sich Einkünfte, die allerdings schwer zu bemessen sind. Sie scheinen eher dem taktischen Geschick des Autors zu entsprechen, als Regelungen unterworfen zu sein. Es hat den Anschein, als lebe Marlow über seine Verhältnisse. Von seinem Vater, Schuster, Kirchenschreiber, Oberhaupt einer kinderreichen Familie, wird er kaum weitere Zuwendungen erhoffen können. So sehe ich auch im materiellen Anreiz einen geeigneten Ansatzpunkt zum Versuch, ihn erneut an unser Organ zu binden. Marlows Bereitschaft zur Mitarbeit muss von Grund auf neu erwirkt werden. Die früher bestehende Zusammenarbeit, dazu per Handschlag verpflichtet als Cornelius, sie soll unter neuem Decknamen reaktiviert werden. Der voraussichtlich wirksamste Ansatzpunkt zeigt sich im Mordfall Bradley. Hier kann und muss der Hebel angesetzt werden. Auf die Anwendung strafrechtlicher Maßnahmen kann verzichtet werden, sofern Marlow sich in freiwilliger Verpflichtung erneut zu ehrlicher Zusammenarbeit bereit erklärt. David Murray Mountfelton. Im Anschluss an eine zweitägige Denk- und Verhandlungspause wurde die Verhandlung mit Adept Marlowe fortgesetzt. Dies nach einer selbstverständlich mit Chef abgesprochenen Zielsetzung. Gezeichnet Jeremy. Sie standen fast 2 Jahre lang in Kontakt mit Secretary, haben ihm wiederholt Bericht erstattet. Und zwar durchaus erfolgreich. Ich nenne nur das Stichwort Bray. Die daraus resultierende positive Einschätzung Ihrer Person bedingt unsere Einladung. Sie meinen eher Vorladung? Nennen Sie es, wie Sie wollen. Wir sind hier, um eine Übereinkunft zu erzielen. Ja. Sprich, wir möchten die frühere Zusammenarbeit mit Ihnen fortsetzen, allerdings auf breiterer Basis. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das Kapitel ist beendet, ein für allemal. Ich habe in Reims einen heiligen Eid geschworen. Mit mir nicht mehr mit mir, auf keinen Fall mehr mit mir. Und der Grund für diese negative Haltung? Auch wenn ich mir damit eine Blöße gebe. Ich hatte Angst. Die Angst, aufzufliegen, die Angst, entlarvt zu werden, mit den bekannten Folgen in solchen Fällen. Marlowe, Sie müssen sich keineswegs genieren, wenn Sie in unserem, nun sagen wir, Club so etwas wie Angst eingestehen. Agenten, die Angst haben, wenigstens zeitweilig, sind uns alle mal lieber als Agenten, die unbefangen losziehen und nassforsch drauf los agieren. Wer Angst hat, bleibt auf der Hut. Unternimmt also eher das Richtige zum Schutz seiner Person und damit unseres Dienstes. Je länger man in Deep Cover tätig ist, desto größer werden erfahrungsgemäß die Risiken. Aktionen in falscher Identität müssen demnach zeitlich begrenzt bleiben. Das wird auch für Ihre künftige Tätigkeit gelten. Sie werden da keinen Moos ansetzen. Ich werde da überhaupt nichts ansetzen. Ich mache in eurem Verein nicht nochmal mit. Ich mache ganz einfach nicht wieder mit. Sie lieben offenbar die rhetorische Figur der Wiederholung. Dem kann ich nur entgegenhalten. Umsonst. Alles umsonst. Alles völlig umsonst. Ihre Lage hat sich mit dem Mord an Bradley von Grund auf geändert. Es gibt für Sie nur eine Fluchtrichtung. Die zu uns. Sie können sich nicht absetzen, nicht zurückziehen. Sowas könnte Folgen haben, die für Sie schwer zu kalkulieren sind. Es soll schon mal vorgekommen sein, dass einer mit dem Ruf Spitzel zu sein, eines späten Abends in Stiller Straße eine Abreibung erhielt. Leider kriegt man in solchen Fällen nie heraus, wem man die grünen und blauen Flecken zu verdanken hat. Und sonst haben Sie nichts anzubieten. Ein paar Knochenbrüche oder Messerstiche. Dolchstöße in Weichteile. Uns können Sie so rasch nicht in Verlegenheit bringen. Wenn Sie von Ihrer früheren Mitarbeit nichts mehr wissen wollen, müssen wir uns umso entschiedener Ihrer Verstrickung in den Mordfall Bradley zuwenden. Dabei ist von nebensächlichem Interesse, ob Watson den tödlichen Dolchstoß geführt hat oder nicht. Beweise für Ihre Mordtat könnten absolut überzeugend aufbereitet werden, mit klaren Folgen. Doch damit gleich zur anderen Option. Die führt in eine entschieden hellere Zukunft. Es gibt eine ranghohe Persönlichkeit, die daran liegt, dass Ihr Kopf auf den Schultern bleibt. Aha. Dies nicht, weil man Ihren Querkopf, manchmal auch Wirrkopf, wertschätzend hochhält, sondern weil man glaubt, dass dieser Kopf geeignet ist, in entscheidender Hinsicht erwünschte Beiträge zu liefern. Ich bin Ressortleiter in Her Majesty's Secret Service, einem Ausschuss des Kronrats. Mhm. Im Zusammenhang damit bin ich von einem der Lords of Her Majesty's Most Honorable Private Council beauftragt worden, einen Vorschlag zu unterbreiten, der Ihnen den Weg in den Kerker oder zum Galgen erspart, Ihnen stattdessen die Perspektive eröffnet in eine erfreulichere Zukunft. Sie sind sprachgewandt und nicht gerade ängstlich. Sie können unserer Majestät, der Königin, erneut willkommene Dienste leisten. Ich soll also wieder nach Frankreich. Wir schätzen Ihre rasche Auffassungsgabe. Das bestätigt unsere hochgesteckten Erwartungen. Mr. Marlowe, was jetzt zu besprechen ist, unterliegt dem höchsten Grad der Geheimhaltung. Sollten Sie etwa unter dem Einfluss von Bier und Gin irgendwo irgendwem auch nur die geringste Andeutung machen, dürfte es Ihnen ergehen wie dem armen William Bradley. Auch bei Ihnen könnte es ins Auge gehen. Wir müssen uns schützen, also haben wir gewisse Punkte zu beachten. Wollen Sie mir verbindlich zusagen, dass Sie über unser Gespräch absolutes Stillschweigen wahren? falls sich alles zu meiner Zufriedenheit regelt? Was wir Ihnen zu eröffnen haben, gibt zu jeder Hoffnung Anlass. Kann Jeremy demnach zu Protokoll nehmen, dass Sie offiziös versprochen haben, in dieser Angelegenheit striktes Stillschweigen zu wahren? Von mir aus soll er das schreiben. Und Sie zeichnen das am Rande ab? Falls Sie darauf bestehen. Ich bestehe darauf. Hier, bitte. Hier, bitte. Ich vollziehe das aber nur unter innerem Vorbehalt. Das verkraften wir schon. Sehen Sie? Es klappt ja. So, das wäre geschafft. Dankeschön. Von nun an gehören Sie, die Verpflichtungserklärung noch vorausgesetzt, zu unserem, Club. Eigentlich könnten Sie wieder per Handschlag verpflichtet werden, aber wir haben nun mal zur Kenntnis nehmen müssen, dass Sie seinerzeit abgesprungen waren. Da müssen wir uns absichern, indem wir notfalls Ihre schriftliche Erklärung geltend machen. Mr. Marlowe, die spanische Invasion, zumindest der Versuch einer Invasion, die mit dem Fiasko der Armada wortwörtlich ins Wasser fiel, der eine und andere Attentatsversuch auf unsere Königin, zumeist im Namen der Erzfeindin Maria Stuart, dies alles zeigt hinlänglich, woher die Hauptgefahr droht. Aus katholischen Bereichen. Dass die Armada weithin vernichtet und die schottische Königin mittlerweile enthauptet wurde, sichert noch nicht den Frieden, den sich Königin Elisabeth im Namen unseres Landes so innig wünscht. Um richtig reagieren und agieren zu können, muss sie gut informiert sein. Sie können dazu beitragen. Dies unter Konditionen, die Ihnen sehr entgegenkommen dürften. Sie erhalten Ihre zweite Reise nach Frankreich und den Aufenthalt in Paris in vollem Umfang vergütet. Da Sie nach der Landung in Calais schon auffallen könnten, wenn Sie allzu viel Geld mit sich führen, werden wir Ihnen einen mit unsichtbarer Tinte ausgestellten Kreditbrief mitgeben, im Futter Ihrer Brieftasche eingenäht. Sollten Sie mit dem Kredit nicht auskommen auf Dauer, so schreiben Sie, der Kauterbuck wäre Ihnen ausgegangen und ein Mitarbeiter unserer Botschaft wird das weitere regeln. Sie brauchen sich über die Finanzierung Ihres Aufenthalts in Paris also keine Gedanken zu machen, können sich unbelastet, damit unbefangen unter katholischen Studenten umhören, können neue Informationsquellen erschließen. Ihr Hauptaugenmerk werden Sie dabei auf eventuell geplante Aktionen gegen unser Land richten. Wir denken dabei an bewaffnetes Vorgehen. Wir wollen und müssen Überraschungen auf militärischem Gebiet verhindern. Schon geringste Anzeichen in dieser Richtung müssen zur Meldung gebracht werden. Wir legen größten Wert darauf, schon im Planungsstadium informiert zu werden. Da Sie aber nicht unablässig mit dem Abschöpfen von Informationen beschäftigt sein können, dürfen Sie weiterhin tun, was Ihnen offenbar besonders wichtig ist: dichten. Wir könnten später eventuell helfen, mit bewährter Diskretion angemessene Konditionen für die Aufführung eines neuen Stückes von Ihnen zu schaffen, etwa durch eine angemessene Spende für Kostüme und sonstige Ausstattung. Das klingt hübsch. Klingt hübsch. Nur, soll ich im katholischen Paris als Verfasser von Schauspielen für die Bühnen unserer mittlerweile protestantischen Stadt auftreten? Hier stößt Ihre Fantasie offensichtlich an eine Grenze. Ja. Glücklicherweise verfügen wir ebenfalls über Fantasie. Unser Protokollführer könnte das am besten bestätigen, wäre er nicht derzeit zu stummem Mitschreiben verpflichtet. Selbstverständlich werden Sie unter neuem Namen mit neuer Identität nach Paris fahren, mit neuer Legende. Zuvor werden Sie offiziell abgemeldet. In einer öffentlichen Gerichtsverhandlung werden Sie als Mitschuldiger im Mordfall Bradley zu mehreren Jahren Haft verurteilt und verschwinden damit vorerst von der Bildfläche. In diesem Sinne wird eine Zeitungsnotiz veröffentlicht, die weitere Nachfragen erübrigt. Überzeugendes Verfahren. Bloß, wie soll ich als protestantischer Spätstudiosus das Vertrauen katholischer Kommilitonen gewinnen? Sie werden von einem abgefallenen Priester der Stuart-Fronde über einige Grundregeln des Katholizismus informiert. Das gemeinsame Grundvokabular kennen Sie ja bereits. Sobald Sie unsere hausinterne Verpflichtungserklärung unterschrieben haben, werden Sie aufs Land gebracht, gemeinsam mit Charon. Klingt etwas düster, dieser Tarnname, zumindest für Kenner der Antike, aber keine Sorge. Er wird sich umgehend als Freund erweisen. In einem Cottage wird sodann der nach einiger Haftzeit unter verschärften Bedingungen einsichtig gewordene Kaplan angeliefert zur Instruktion. Als frischgebackener Katholik können Sie in Paris dann wieder mal ein neues Leben beginnen. Ihnen wird also geboten, was manch einer sich wünscht, sich aber nie erfüllen kann. Dieses neue Leben wird allerdings einen Haken haben. An dem könnte man mich aufhängen im Feindesland. Mein Französisch hat einen verdammt britischen Akzent. Auch das wird in Ihrer neuen Legende berücksichtigt. Wir sind ja keine heurigen Hasen. Sie werden eine lupenreine irische Identität erhalten. Vor allem im Westen dieser Insel ist man ja leider noch verdammt katholisch. Als katholischer Ire, so dann im katholischen Paris. Sie werden dort wohl nicht gleich mit offenen Armen empfangen. Mit Iren hatte man es bisher weniger zu tun. Sie können aber damit rechnen, dass man ihnen Sympathie, ja Wohlwollen entgegenbringt. Zumindest in Kreisen, in denen man weiß, wie sehr englische Truppen im Osten Irlands gewütet haben und weiterhin wüten. Wie rücksichtslos, laut Feindessprache, die Insel ausgeplündert wird nach allen Regeln der Eroberungskunst. Was uns Engländern in Frankreich an Verachtung, ja an Hass entgegengebracht wird, das kann mit dem Stichwort Irland nur intensiviert werden. Es werden sich ihnen die Herzen öffnen und so mancher Mund wird sich auftun. Sie können dazu ja auch förderliche Stichworte einbringen, gezielte Fragen stellen. Sie kennen das noch aus Ihrer Zeit in Reims. Ja, das ist... Das alles muss sich bei Ihnen jetzt erstmal setzen. Ich schlage vor, Sie nehmen in unserem gastlichen Hause das wohlverdiente Lunch ein, ziehen sich danach in Ihr Zimmer zurück, denken in Ruhe über unseren Vorschlag nach. Dies unter dem Leitgedanken, den Auftrag anzunehmen, ist der einzige Weg, der Ihnen eine Gerichtsverhandlung mit Todesurteil erspart. Der erneute Weg nach Frankreich ist für Sie der Weg in die Freiheit. Somit der einzig gangbare Weg. Nach Ablauf einer vorgesehenen Pause wurde die Verhandlung fortgeführt. Monty leitete sie bei deutlich entspannter Lage über in ein Gespräch. Damit ergab sich zwang- und formlos, dass es meine Wenigkeit war, die in dieser Ausschusssitzung die Wortführung übernahm. So setze ich an bei meinen Ausführungen, die vom Ressortleiter gelegentlich ergänzt und kommentiert wurden. Gezeichnet Richard Jeremy Wilkinson. Sie können sich nicht früh genug daran gewöhnen. Die neuen Lebensdaten müssen Ihnen in Fleisch und Blut übergehen. Ja, Sie müssen die notfalls im Halbschlaf runterrasseln können. Ich habe, in Abstimmung mit Mr. Mountfelton, bereits einige Details vorbereitet. Doch vorab, Sie brauchen für Kontakte mit anderen Mitarbeitern, auch für den internen Schriftverkehr, einen neuen Tarnnamen. Ihr Cornelius liegt in Reims begraben. Ja. Hätten Sie einen Vorschlag parat? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber wenn ich mir den Namen einer Figur ausleihen darf, mit der ich mich hin und wieder beschäftige, fleißig reimend, so wäre das Leander. Leander? Ja, doch, Leander. Das würde zu mir passen, finde ich. Dann wäre das schon mal geklärt. Und ich komme zur neuen Personenlegende. Sie erhalten als Namen Red Hugh O'Donnell. Das dürfte irisch genug klingen. Ein entsprechender Pass wird in unserer Werkstatt mit gebotener Sorgfalt ausgestellt. Was Ihren neuen Vornamen betrifft, die Aussprache von Red wird Franzosen leicht fallen. Bei Hugh dürfte es hörbare Schwierigkeiten geben. Dieser Zweitname weist Sie in Schriftform allerdings unübersehbar als Iren aus. Ich habe des Weiteren den Vorschlag eingebracht, dass Sie von einem irischen Castle stammen. So wird auf denkbar einfachste Weise begründet, weshalb Sie nach Paris ziehen, um Befestigungsbaukunst zu studieren. Mhm. Architectura Militaris, hochspezifisches Fach. Vielleicht aber komme ich mit katholischen Studenten eher ins Gespräch, wenn ich bei meinem Fach bleibe. Das ließe sich doch auch begründen. Nach dem Bachelor will ich den Doktor der Theologie machen und dies am renommierten Collège von Paris. Das ist zu riskant. Theologische Diskussionen wären da auf Dauer kaum zu vermeiden. Dabei könnten Sie sich versehentlich als Protestant zu erkennen geben. Unsere Hausregel lautet aber nun mal keine Auseinandersetzung. Ja, also die Entscheidung für das Fach Fortifikationsbau lässt sich ohne größere Umstände dadurch begründen, dass Sie als Sohn eines Burgherrn, somit als künftiger Burgherr, lernen wollen, wie man bestehende Anlagen sichert und eventuell ausbaut. Dies unter dem Zeichen der ständigen Gefahr, dass England, nachdem es sich schon an der irischen Ostküste eingenistet hat, eine Invasion der gesamten Insel durchführt. Bereits mit solch einem Hinweis werden Sie unter Mitstudenten wie Dozenten Resonanz und Vertrauen finden. Ich meine auch. Herkunft von einem irischen Castle, damit Studium der Militärarchitektur. Das wird plausibel erscheinen. Ja. Ich schlage als Ort Ihrer Herkunft vor Ballymote Castle in der Provinz Connaught. Das liegt derart weit im Westen, da dürfte es in Paris keinen geben, dem zu diesem Namen irgendetwas einfällt. Zu Ihrem neuen Status werde ich noch einiges Material vorbereiten, damit Sie auf Befragen genaueres anbieten können über den geheimnisvollen Ort Ihrer Herkunft, sowie über Ihre Eltern. Ich muss hier gleich noch eine Warnung aussprechen. Der französische Geheimdienst wird Sie mit Sicherheit beobachten. Jeder Fremde ist erstmal verdächtig, vor allem in diesen Zeiten der Religionskämpfe, des Religionskrieges. Seien Sie aber genauso vorsichtig gegenüber Spaniern. Ich übertreibe kaum, wenn ich sage, dass es hier in London wie drüben in Paris von spanischen Kundschaftern nur so wimmelt. Die Burschen vom Servicio de Inteligencia schrecken nicht mal vor Versuchen zurück, sich an Agenten des Special Service heranzumachen und sie womöglich für eigene Dienste zu verpflichten. Mit Doppelagenten machen wir aber kurzen Prozess. Da kennen wir keine Gnade. So viel zu diesem Punkt. Damit Sie schon mal wissen, was für die nächsten Tage und Wochen ansteht, Sie befinden sich offiziell in Haft wegen der Untersuchung eines Mordfalls. Also werden Sie in einem geschlossenen Gefährt aufs Land gebracht, zu einem abseits gelegenen Cottage. Unser Mitarbeiter Charon, für Sie mit Klarnamen Robert Pauli, wird Sie begleiten, wird weiterhelfen, soweit nötig. Sie werden von einem eingeweihten Hausherrn erwartet, werden sodann von jenem reuigen Pater aufgesucht, der aus dem Kreis der Stuarts stammt, nach längerem Aufenthalt in lichtlosem Verlies, aber den rechten Weg zur wahren Kirche gefunden hat. Nach diesem Privatissimum werden Sie Techniken des Chiffrierens und Dechiffrierens erlernen. Ja, und dann wird es schon bald heißen, zu Schiff nach Frankreich. Und weiter nach Paris. Auszug aus der Ansprache von Mr. Mountfelton anlässlich der Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung des Einschleusungskandidaten Leander. Sequenz von Protokollführer Jeremy Wilkinson nicht in das Dossier aufgenommen und hier nachgetragen. Motto der Ausführungen: Getarnte Leute schützen unser Land an der unsichtbaren Front. Gezeichnet Dieter Kühn, Deckname Writer. Sie müssen Eis und Flamme sein. Flamme der Begeisterung für unsere Sache, Flamme im Zorn auf unsere Feinde, solange sie sich in einer Umgebung befinden, in der sie offen sein dürfen. Sie müssen Eis sein, sobald sie sich im Land des Feindes befinden, mit Personen Umgang pflegen müssen, die auf der Feindseite stehen. Da gibt es nur eine Form des Verhaltens: ruhig bleiben, höflich bleiben, sich auf keine Weise verraten und vor allem hüben wie drüben stillschweigen über ihre Tätigkeit, auch vertrauten Personen gegenüber. Wir sind ein Geheimdienst. Da wird über die Arbeit nicht gequatscht. Daran müssen Sie sich halten, bedingungslos. Sonst ist Ihr Verbleib auf Erden nicht mehr gesichert. In der Zusammenstellung von Dokumenten des Marlow-Dossiers halte ich es für sinnvoll, hier eine Beurteilung über Pauli einzurücken. Beauftragt mit Begleitung und indirekter Bewachung von Marlow. Leander. Die hausinterne Einschätzung wurde auf Weisung von Sir Walsingham von Mitarbeiter Fraser, Secretary, verfasst. Jeremy. Sie nahm mir anbei meine unmaßgeblichen Notizen zu Robert Pauli, Tarname Charon. Beim Stichwort Tarname darf ich gleich anmerken, dass Pauli einen Missstand im Hause aufgedeckt und damit zur Beseitigung beigetragen hat. Ein übereifriger Registrator hatte eine Liste unserer Mitarbeiter im Außendienst angefertigt und dabei den Klarnamen jeweils neben den Tarnnamen gesetzt. Wäre die Liste in die Hände eines Gegenspions gefallen, so hätten wir etliches neu organisieren müssen. Auch dieser Fall beweist die Notwendigkeit gegenseitiger Kontrolle, wie sie sich vor allem in diesen schriftlichen Einschätzungen dokumentiert. Auch Pauli hat wie zahlreiche Landsleute der früheren katholischen Vergangenheit abgeschworen, hat sich form- und fristgerecht zur offiziellen Kirche bekannt. Dennoch habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Haltung des Konvertiten gegenüber dem Katholizismus nicht immer konsequent genug ist. was auch jemandem schwerfallen dürfte, der in Deep Cover zur Gruppe Babington gehört haben soll, die im Namen der schottischen Königin Maria ein Attentat auf unsere hehre Königin plante, was wiederum unter Mitwirkung von Polly aufgedeckt wurde. Er war es schließlich, der einen chiffrierten Text in einem Fass aufspürte. Mir scheint es vor diesem kontrovers beurteilten Background bezeichnend, dass Polly monatelang eingesperrt war, wenn auch, wie er mir schilderte, unter Kommodenbedingungen in einem der Turmzimmer des Tower. In diesem Zusammenhang sollte daran erinnert werden, dass Polly die Haftzeit eigenmächtig verkürzt hat. Vom Tower in das Fleet Prison verlegt, gelang es ihm, zwei Gitterstäbe der Luft- und Lichtöffnung seines Verlieses zu durchsägen. Wobei freilich anzumerken wäre, dass er nicht allzu scharf bewacht war und dass auf Verfolgung verzichtet wurde. Dies aus naheliegenden Gründen. Die formelle Haft sollte ihm das Eindringen in katholische Kreise erleichtern, unter dem Vorzeichen, auch ich wurde verfolgt. Sein Name lässt sich allerdings auch mit einer nassen Sache in Verbindung bringen. Da ich nicht weiß, ob dies in den Unterlagen zur Person angemessene Berücksichtigung fand, will ich den Vorgang oder Vorfall zumindest andeuten. Bei seinem Aufenthalt in Rom, nicht nur der Observation von Landsleuten, sondern der Fortsetzung des Studiums der Rechte dienend, trug er wesentlich dazu bei, dass ein Agent enttarnt wurde, der für unser Land arbeitete, dennoch einem Spitzel des Vatikans Informationen vermittelte, die unsere Interessen wesentlich berührten. Es war allerdings nicht realisierbar, den Doppelagenten unter geeignetem Vorwand nach England zu locken, um ihn vor unser Geheimgericht zu stellen. Es war auch nicht möglich, ihn von Rom nach London zu entführen, und so hat ihn Polly, auf Weisung, vor Ort der gerechten Strafe zugeführt. Charon Bramar basierte zuweilen von der Erfahrung, wie leicht es sei, einer von hinten gepackten Person die Kehle zu durchschneiden. Da flutscht die Klinge wie durch Butter. Und er pflegte zu ergänzen, so weit muss man im Dienst an der Sache gehen können. Dies zur Einschätzung seiner Grundhaltung. Abschließend sei am Rande vermerkt, dass Polly eine private Sammlung von Informationen anzulegen scheint über Personen, mit denen er Umgang pflegt, bis hin zu Gestalten, mit denen er in lockerer Verbindung steht. Sein Giftschrank. Selbstverständlich bringe ich dies mit gebotener Vorsicht und angemessenem Vorbehalt zur Sprache. Gezeichnet Ingram Fraser, Secretary. Abschriftlich folgt hier der Rechenschaftsbericht von Mitarbeiter Polly über die Fahrt nach und den Aufenthalt in Wembley. Jeremy. Kandidat Leander traf gestern in meiner Begleitung im avisierten Cottage ein. Mein Eindruck auch während der Fahrt? Er wirkte erstaunlich gefasst, beinahe gelassen. Er ging nur aus sich heraus, als ich meinen Aufenthalt in Rom erwähnte, damit meine Verbindung zu Landsleuten, die dort katholische Theologie studierten. Dies löste eine Kette lateinischer Fachbegriffe aus, Wörter freilich, die sich für M. mit entschieden genauerem Sinn verbanden als für mich, der ich in Theologie lediglich hineingehorcht hatte, im Sinne meines damaligen Auftrags. Am Ziel angekommen, zog sich M. sogleich in seine Kammer zurück. Ergebnis meiner verdeckten Beobachtung: Er begann sogleich mit der Suche im offensichtlich hastig zusammengestellten Gepäck, breitete Inhalt aus, fand ein Buch, setzte sich ans Fenster, begann zu lesen. Dies offensichtlich nicht als Zerstreuung oder zur Ablenkung, vielmehr konzentriert. Ich nutzte den Lunch, um das Buch zu prüfen. Es handelt sich um Holinshed's Chronicles. Aufgeschlagen war etwa die Mitte eines umfangreichen Kapitels über König Richard II. Offenbar keine Erstlektüre. Ich fand möglicherweise frühere Markierungen am Textrand. Beim Dinner stellte M. keine weiteren Fragen zum geplanten Verlauf des Aufenthalts. Er lässt alles auf sich zukommen. Auf die Nervenstärke des Kandidaten dürfte Verlass sein. Er schlang das Essen in sich hinein und danach, um das stilgerecht auszudrücken, haute er sich hin. Laut Bericht aus der Feder des Robert Polly erfolgte am nächsten Tag die vorgesehene Instruktion durch den konvertierten oder zumindest neutralisierten Priester der ehemaligen Stuart-Fronde. Es schloss sich an die Einführung des Leander in Kryptologie. Unser Experte instruierte Leander über das derzeit mit besonderem Erfolg praktizierte Verfahren der Verschlüsselung und Entschlüsselung. Die Unterweisung dauerte länger als vorgesehen, da Leander ständig Fragen stellte. Das Chiffrieren kostet viel Zeit, damit wächst die Gefahr, dass man auffällt, womöglich überrascht wird. Konventionellere Methode. Schreiben mit Geheimtinte. Hier wurde in letzter Zeit ein besonders sicheres Rezept entwickelt. Das gibt Leander die Möglichkeit, sich schneller und ausführlicher zu äußern. Der Schriftsteller und Schauspieler Christopher Marlowe, 28, ist in der gestrigen Verhandlung des Common Law Court auf Antrag eines Nebenklägers unter Ausschluss der Öffentlichkeit wegen Mordes am Gastwirtssohn William Bradley zu 10 Jahren verschärfter Haft verurteilt worden. Eine Revision des Urteils ist von höchster Stelle abgelehnt worden. Der Haftantritt ist bereits erfolgt. Diese fingierte Notiz im Daily Universal Register vom 18. März 1592 diente Marlows Rückendeckung bei der Realisierung der neuen Identität Leander. Sie fand erfolgreiche Bestätigung in einem Brief, den Marlow an die Eltern in Canterbury schickte. Das Schreiben wurde nach dem Expedieren abgefangen und überprüft. Zeigen sich Schwachstellen im Verhältnis zu den Eltern, somit Punkte, bei denen sich ansetzen ließe, bevor Druckmittel angewendet werden müssen, um Dienstwilligkeit zu gewährleisten, zu sichern oder wiederherzustellen? Eine Schlussfolgerung lässt sich an dieser Stelle nebenbei schon ziehen. Die Begabung des Einschleusungskandidaten für die Entwicklung einer Legende. Ich nenne im Vorgriff 2 Stichworte. Charlemont, Stockholm. Sohn entbietet eingangs ebenso liebevolle wie reuevolle Grüße. Hofft, dass die Londoner Zeitungsnotiz in Canterbury noch nicht bekannt wurde. Um die Eltern nicht im Unklaren zu lassen, Abschrift des Briefes auf separat beigefügtem Blatt. Näher will sich M. in dieser Sache nicht äußern, das trieb ihm eine Schamesröte ins Gesicht, die nicht mehr weichen würde. Dabei hatte sich in den Wochen vor dem einschneidenden Ereignis eine neue Zukunftsperspektive ergeben. Ich hätte für einige Zeit dem Theaterleben den Rücken kehren und das Studium der Theologie fortsetzen können, mit dem Ziel, dem Bachelor den Doktor der Theologie folgen zu lassen. Ermöglicht hätte dies ein großherziges Angebot eines guten Bekannten, des Earl of Charlemont, eines Altersgenossen aus Irland, einer der wenigen Protestanten in Dublin. Da ich eure Hilfe nicht wieder in Anspruch nehmen wollte, andererseits beim Theater nicht genug verdiente, hat sich Charlemont, keineswegs französischer Herkunft, trotz des Namensklanges, bereit erklärt, die Fortsetzung des Studiums zu finanzieren. Sofern ich dafür gewisse Dienste wie etwa das Übertragen von Vorlesungsnotizen in Reinschrift leistete. Dieses gemeinsame Studium hätte stattgefunden bei den Glaubensbrüdern in Schweden, an der Universität zu Stockholm. Dort hätte uns ein Cousin des Grafen hilfreich zur Seite gestanden, seines Zeichens Artillerieinstruktor bei der schwedischen Marine. Dieser Ortswechsel hätte euch von euren berechtigten Befürchtungen befreit. Vor allem die Theater an der Bankside, der Aufsicht Londoner Behörden entzogen, werden von Dunkelmännern beherrscht. Es kann nicht geleugnet werden, dass es in Theaterkreisen gelegentlich zu unerfreulichen Vorfällen kommt. Gegen einen Kleindarsteller, W. Shakespeare, wurde Anzeige erstattet von einer Person, die sich mit Leib und Gut bedroht fühlte. Autorenkollege B. Johnson, wegen diverser Gewaltakte bereits einmal oder mehrfach inhaftiert, hat einen Schauspieler im Duell getötet. Aus diesem Ambiente hätte mich die Reise nach Stockholm befreien können. Nun aber muss ich eine ganz andere Reise antreten. Ich muss, obwohl ich in London bleibe, von meinem bisherigen Leben Abschied nehmen. Für mehrere Jahre. Da stellt sich Wehmut ein. Höchst ungern gebe ich die kleine Wohnung über dem Milchladen des Cowkeeper auf, mit den Kühen im Hintergebäude jenseits des Hofs, auf dem täglich die Wasserpumpe betätigt und Milch verdünnt wird. Es wird wohl kaum möglich sein, nach Beendigung der Haftzeit wieder in diese vertraute Wohnung zurückzukehren. Aber ich freue mich jetzt schon auf einen erneuten Besuch der Frost Fair, wenn wieder einmal die Themse zufriert zwischen London Bridge und Blackfriars Bridge, mit den dahintreibenden, sich vor den engen Bogenöffnungen der London Bridge aufstauenden, zu Packeis zusammenwachsenden Eisschollen, auf die noch Schnee fallen möge, um das Bild zu vollenden. Oh ja, sobald das Eis tragfähig ist, möchte ich wieder auf der Frost Fair bummeln gehen. Festgefrorene Flussschiffe hier und dort, Wimpel und Fahnen, Zelte und Schaukeln, auf Knochenkufen laufen Männlein und Weiblein Schlittschuh, gleiten, stürzen, gleiten, andere rutschen, purzeln, Hintern auf Eis. Humpen schwenken, Pfeife rauchen, Männer dahinschlendernd, sich wechselseitig die Läuse absammelnd von den Perücken abwärts. Drehleier spielen auf dem Eis, tanzen auf dem Eis, sich vor Lachen schier ausschütten auf dem Eis. Was sich die Feuerspucke aber nicht leisten können, die müssen aufpassen, dass unter ihren wohl gleichfalls erhitzten Füßen das Eis nicht zu schmelzen beginnt. Und mit feuriger Atemlohe sinken sie hinab. Standfest hingegen die Druckerpressen. Und frisch von Platte und Walze werden Kupferstiche verkauft, mit Darstellungen der vorjährigen Frost Fair. Ich habe wegen der Beteiligung einer zweiten Person an der Unglückstat eine Vergünstigung erhalten, so dass ich hier vor der Einlieferung in den Tower unter akzeptablen Bedingungen diesen Brief schreiben konnte. Sowas wird im Verlies leider nicht mehr möglich sein. Ergo die Bitte um Verständnis für das sicherlich länger währende Schweigen. Seid immer meiner unbeirrbaren Zuwendung bewusst, so wie auch ich der euren sicher bin. Euer treuer Sohn Christopher. Auf Grundlage der Aufzeichnung des Mitarbeiters Poli gebe ich einen Ausschnitt wieder aus Mount Feltons Schlussinstruktionen. Erfolgt nach Marlows Rückkehr von Wembley nach London. Jeremy. Ja, seien Sie sich dessen bewusst. Sie begeben sich in einen Gefahrenraum. Sie müssen damit rechnen, dass ein Espion oder Mouchard auf Sie angesetzt wird. Die französischen Kollegen wollen schließlich erfahren, was bei uns läuft oder laufen könnte. Falls Sie in Gespräche mit Partnern verwickelt werden, die Ihnen nicht sauber erscheinen, sollten Sie die Betreffenden mit Scheininformationen abspeisen oder ablenken, wie sie letztlich unserer Sache dienlich sind. Hier nur ein Muster. Auf dem Weg von Irland nach Frankreich haben Sie sich eine Zeit lang in England, speziell in London, aufgehalten. So werden Ortskenntnisse des Iren erklärlich. Sie sind mit einer Person ins Gespräch gekommen, die dem Militär nahesteht. Sie haben herausgehört, dass englische Truppen weithin ortsgebunden sind, um Aufstände von Katholiken, ja um einen eventuellen Bürgerkrieg zu verhindern. Kurzum, die Truppe sei derzeit nicht in der Lage, Aktionen im Ausland durchzuführen. Mitteilungen solcher Art können die Bereitschaft des Gegners zum Bau weiterer Verteidigungsanlagen ein wenig drosseln, was für uns im Kriegsfall günstigere Voraussetzungen schafft. Generell. Das Verbreiten falscher Informationen gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie das Sammeln und Vermitteln relevanter Nachrichten. Dort verwirren, hier erhellen. So muss Ihre geheime Parole lauten. Und damit farewell. Geheimagent Marlow von Dieter Kühn. Erster Teil, Tarnname Leander. Die Rollen und ihre Darsteller waren Christopher Marlow, Stefan Kaminski, David Murray Mountfelton, Gerd Warmeling, Richard Jeremy Wilkinson, Fabian Hinrichs, Ingram Secretary Fraser, Christian Körner, Robert Charon Pauley, Juan Carlos Lopez, Writer Dieter Kühn, Sheriff von Surrey, Josef Tratnik. Technische Realisation, Rike Wiebelitz und Janett Wirz Fabian. Regieassistenz, Laura Fleischer. Regie, Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion, Georg Büren.